Was ein schöner Sonntagabend so macht mit uns. Liebe, wie du lachst. Ein schöner Sonntagabend bis in die Nacht. Nur für uns. Spaziergang Hand in Hand. Der Kies wirkt schon wie Sand. Zusammen am Ufer. Es fühlt sich richtig an. Die Bäume werfen Schatten auf die Liegewiese. Träume können platzen, doch ich hoffe nicht diese. Nicht diese Form. Frische Brise und das Hallengesicht.